vertikale Achse, jeder eine Insel an der Seite, und du, der unerschöpfliche Weg, die Matriarchin, die alles Ersehnte schenkt. Ein Glück aus dem Eden gestohlen, vom Spiel mit dem lachenden Kind, das eines Nachmittags, wann in Glamibek fiel, in Porto-Kleides, du es in Weiß. Du bist ein Sonnenuntergang über Kristallaltären, über Greenwich, dem goldenen Hafen, an seinen Ufern ein instrumentales Fado, das Universum eines unerwarteten Abends. Wesen, das sich entschied, alle Wesen zu sein, um die eigene Schöpfung darzustellen, sogar jene, die vergaßen, dass die Auflösung des Egos die Rückkehr zu Gottes. Liebe, wer dir vertraut, das Gebet, das den Schurken vertreibt, Mitgefühl, das den Zornhöhen heilt, wie das Meer Galiläs und seine Schlacht. Kristallaltären, über Greenwich, dem goldenen Hafen, an seinen Ufern ein instrumentales Fado, das Universum meines unerwarteten Arms. Wesen, das sich entschied, alle Wesen zu sein, um die eigene Schöpfung darzustellen, sogar jene, vergaßen, dass die Auflösung des Egos die Rückkehr zu Gottes. Liebe, wer dir vertraut, das Gebet, das den Schurken vertreibt, mit Gefühl, das den Zorn heilt, wie das Meer Galiläas und seine Schlacht.